from Rotterdam, Holland. Dance Nation in the house, DJ Team. Radio Sputnik, come on! We bring you the sunshine today! That's right, it's party time, come on! Try turntable day, something for your mind. Dance Nation DJ Team. Radio Sputnik. We're going down like this, like that. Rotterdam in the area, come on. Und nichts verpassen. Nonstop. Und bei mir waren ganz kurz bevor sie an den Deck sind, noch die Jungs, die ihr jetzt schon am Set hört, nämlich Dance Nation. Grüße euch. Hi. Hallo, hallo. How you doing? Ihr habt so einen süßen Dialekt. Sagt doch nochmal für alle, die es nicht wissen, wo ihr herkommt. Von Holland, from Rotterdam. Okay, ich mache jetzt keine Fußball-WM-Witze. Das spare ich mir jetzt lieber. Aber wir haben gewonnen, ne? UEFA Cup. Aber ihr seid nicht mit dabei. Okay. Ich will euch ja gar nicht runterziehen. Quatsch. Nein, aber mal ganz im Ernst. Wenn ihr schon die Dance Nation seid, was soll denn dann quasi das Dance-Publikum machen, wenn es vor euch steht und ihr auflegt? Das ist Psychologic. Wir sind Dance Nation und wir sind auch die Publik. So, wenn wir spielen, wenn wir anfangen, wir sind auch eins mit dem Publik. Das heißt, ihr werdet auch auf jeden Fall da oben richtig ordentlich mitfeiern. Ja. Okay, Jungs, ihr seid auf jeden Fall super süß und ihr grinst jetzt schon so, als würdet ihr richtig Spaß haben. Und ich wünsche euch jetzt auch super viel Spaß weiter an den Decks. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Sputnik, come on, we got something for your mind to bring you the energy. Dance Nation DJ team, live and direct from the Netherlands, Rotterdam. How you doing out there? Come on, Dance Nation in the house. Hip hop, don't stop, hip hop. Party. Non-stop video stream. Sputnik Turntable Days 2002. Die ganze Welt dreht sich um dich. Auch über Satellit. Digital Radio. Und die letzten Stunden der Sputnik Turntable Days 2002 laufen schon. Da heißt es alles oder nichts. Auch bei euren Klamotten. Wenn ihr Mädels bei den Jungs bisher noch nichts reißen konntet, dann nutzt den letzten Abend. Und falls ihr noch Styling-Tipps braucht, kurz und knapp ist angesagt. Also bei dem Wetter würde ich schon sagen, was knall, enge, sexy, vielleicht nicht so warm. Also ich habe Stiefel an und einen kurzen schwarzen Rock und ein knappes, sexy Oberteil. Möglichst kein Pullover oder sowas. Und was Kurzarmiges und bequemes Schuhwerk. Auf jeden Fall was Kurzes, Knappes, Enges und dann Rock. Also wenn ich da an mir runterschaue, ich habe alles richtig gemacht. Sputnik Turntable Days 2002. Alle Highlights. Alle Interviews. Alle Playbacks. Im Netz. www.sputnik.de. Live Video Stream. We'll be right back. Turntable Days 2002, Dance Nation DJ Team, live on the Wheels of Steel, this is Rob. Mix it. Mix it up. Do the river of Radio Sputnik Dance Nation DJ team, come on! Dreht sich um dich. In unserem Greetomatic unter sputnik.de könnt ihr 160 Zeichen eintippen und Turntable Days 2002. Dance Nation in the area, come on! Taking you back to the music, Radio Sputnik. Back to the sound. Yeah. Rotterdam Dance Station DJ Team. Thank you. then why do we exist? We'll be right back.

Radio Sputnik going back to the music, come on! Dance Nation DJ team, on the wheels of steel, this is Rob. My name is Brad on the keyboards. Pump this party, come on! We'll be right back. society. Besides saying nothing, keeping calm till eternity. They sell out their soul in search for publicity and keep on ignoring the shrinking reality. Auf den Sputnik Turntable. We'll be right back. some sun tonight. Come on, sunshine. Yeah. To lit up, build a foundation. Boys and girls, right across the nation. Give it up, feel the vibration in your soul. Build a foundation of love. Tonight, come on, the sunshine. Come on, woo, the sunshine. Come on, Radio Sputnik, come on, Dance Nation! That's right, Radio Sputnik, taking you back to the music. Turntables 2002, Dance Nation. Come on. Back to the music. We'll be right back. Nation in the mix. At you live and direct from Rotterdam, Dance Nation DJ team. This is a new Dance Nation. It's called Dansk. Come on. Bye. So what a chance, so what a chance.